Erster danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten ihm, Jahwe, der Gott Israels, befiehlt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Zweiter der Pharao antwortete jedoch, wer ist Jahwe, dass ich ihm gehorchen und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel nicht gehen lassen. Dritter sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Deshalb lass uns 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, um Jahwe, unserem Gott, Opfer zu bringen. Sonst wird er uns mit Krankheit oder Krieg bestrafen. Vierter der König von Ägypten antwortete ihnen, warum wollt ihr, Mose und Aaron, das Volk von seiner Arbeit abhalten? Geht zurück zu euren Pflichten der Zwangsarbeit. Fünfter der Pharao sagte auch, es gibt schon genug Volk im Land, und ihr wollt, dass sie ihre Zwangsarbeit einstellen. Sechster am selben Tag gab der Pharao den Aufsehern, die für die Zwangsarbeit zuständig waren, folgenden Befehl, siebter, ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Stroh für die Ziegelherstellung liefern, sondern sie sollen selbst gehen und sich Stroh suchen. Achter aber die festgelegte Anzahl Ziegel, die sie bisher hergestellt haben, müsst ihr ihnen weiterhin auferlegen und nichts davon erlassen. Denn sie sind faul, deshalb fordern sie dringend, wir wollen gehen, um unserem Gott Opfer zu bringen. Neunter, die Arbeit muss den Leuten schwerer gemacht werden, so dass sie genug zu tun haben und nicht auf leere Worte achten. Zehnter, daraufhin gingen die Aufseher des Volkes und berichteten den Leuten, der Pharao hat befohlen, ich werde euch kein Stroh mehr liefern. Elfter, ihr müsst selbst gehen und euch Stroh suchen. Zwölfter, die Aufseher drängten sie jedoch hart und befahlen, ihr müsst jeden Tag die volle Arbeitsleistung erbringen, genau wie in der Zeit, als ihr noch Stroh bekommen habt. 13. Die israelitischen Aufseher, die die Fronvögte des Pharao eingesetzt hatten, wurden geschlagen und gefragt, warum habt ihr in den letzten Tagen nicht die volle Menge Ziegel geliefert, die euch bisher auferlegt war? 14. Daraufhin gingen die israelitischen Aufseher zum Pharao und beklagten sich dringend, O Herr! Warum lässt du uns so behandeln? 15. Uns wird kein Stroh mehr geliefert, und trotzdem heißt es, stellt Ziegel her! Jetzt werden wir sogar noch geschlagen. Du tust deinem Volk Unrecht. 16. Er aber antwortete, ihr seid faul, faul. Deswegen sagt ihr, wir wollen gehen, um Jahwe Opfer zu bringen. 17. Geht sofort an eure Arbeit. Stroh wird euch nicht geliefert, aber ihr müsst die volle Menge Ziegel liefern. 18. So befanden sich die israelitischen Aufseher in der schwierigen Lage, dem Volk sagen zu müssen, euch wird von eurer täglichen Ziegelmenge nichts erlassen. 19. Als sie den Pharao verließen, trafen sie Mose und Aaron, die dort standen, um sie zu treffen. 20. Und sie sagten zu ihnen, Jahwe soll euch bestrafen und uns zu unserem Recht verhelfen. Denn ihr habt uns beim Pharao und seinen Beamten in große Ungnade gebracht und ihnen quasi ein Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. 21. Da wandte sich Mose wieder an Jahwe und sprach, O Herr! Warum lässt du diesem Volk solches Unglück widerfahren? Wozu hast du mich überhaupt gesandt? 22. Denn seitdem ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu sprechen, behandelt er dieses Volk nur noch härter, und du hast dein Volk überhaupt nicht gerettet. 23. So endete Moses Klage vor Jahwe.